Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Wenn man den Notruf wählt, ob 911 oder 112, dann geht es oft um Leben und Tod. 911, what is your emergency? Denn der Mitarbeiter in der Rettungsleitzentrale, der muss nicht einfach nur einen Krankenwagen rausschicken, der muss auch blitzschnell die Situation erfassen und dem Anrufer im Idealfall wichtige Tipps geben für die Erstversorgung von Verletzten oder von bewusstlosen Menschen. In Kopenhagen haben Mitarbeiter der Notrufzentrale dabei jetzt Hilfe von einer künstlichen Intelligenz. Das berichtet das Blog Fast Company. Dazu bei mir im Studio Martina Schulte, unsere Netzreporterin. Das heißt, bei den Dänen sitzt jetzt sozusagen so ein Computer in der Notrufzentrale. Genau, der sitzt da rum, aber ans Telefon geht halt immer noch ein Mensch. Aber im Hintergrund hört eben diese künstliche Intelligenz, die da auch rumsitzt, die übrigens Corti heißt, die hört mit. Und Corti wurde speziell für diese Situation trainiert. Mit einer Spracherkennungssoftware transkribiert Corti dann den Dialog und nutzt dann Maschinenlernen, um zu analysieren, was da gerade passiert. Mal ein fiktives Beispiel, eine Frau namens Annie ruft an, weil sie ihren Mann bewusstlos vorgefunden hat. Okay, Annie, this is important. He may be suffering a cardiac arrest, so if you're not sure, I'm going to walk you through how to check his breathing. Also die Mitarbeiterin in der Notrufzentrale, die muss jetzt rauskriegen, was genau da los ist. Die Frau ist natürlich sehr aufgeregt, ne? Und genau bei diesem Prozess hilft ihr eben jetzt die künstliche Intelligenz. Nur um das klarzustellen, die Frau, die wir da gerade gehört haben, das ist nicht die künstliche Intelligenz. Ich habe mich da heute Morgen schon vertan. Für mich hat sich das nach einer Computerstimme angehört. Das ist einfach ein Demo. Das ist einfach eine Frau. Im Hintergrund arbeitet diese KI. Was kann diese KI, was ein Mensch nicht kann? Also Corti hat sich vorher in ihrem Training zahlreiche Notrufgespräche angehört. Und dann hat sie analysiert, auf welche Faktoren es ankommt. Und im Endeffekt schickt sie dann dem menschlichen Dispatcher, also dem Mitarbeiter in der Notrufzentrale, Hinweise, die ihm helfen können, zu erkennen, was dem Mann fehlt, ne? Und Corti achtet dabei aber jetzt nicht nur auf das, was gesprochen wird, sondern auch auf nonverbale Signale, also zum Beispiel auf Hintergrundgeräusche. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Als die dänische Firma, die Corti entwickelt hat, gerade einen Test durchgeführt hat, da rief tatsächlich eine Frau in der Kopenhagener Notrufzentrale an und sie meldete, dass ihr Mann vom Dach des Hauses gefallen war, ne? Und Mitarbeiter in der Notrufzentrale hörte sich das alles an und dachte dann, ja, der hat wahrscheinlich einen gebrochenen Rücken und gab der Frau eben entsprechende Anweisungen, ne, für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Aber Corti, die künstliche Intelligenz, die mitgehört hatte, die hat gemerkt, dass das Herz des Manns gar nicht mehr schlägt. Also dass das Problem ganz anderes war. Wie hat Corti das rausbekommen? Im Hintergrund des Gesprächs war ganz, ganz super leise so ein rasselndes Geräusch zu hören. Und das erzählt Andreas Cleave, das ist einer der Entwickler von Corti bei Fast Company. Das heißt, der Patient, der schnappte da offenbar nach Luft, weil eben sein Herz aufgehört hatte zu schlagen. Das heißt, er war vermutlich vom Dach gefallen, weil er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Und konnte gerettet werden, oder? Nee, leider nicht, denn die künstliche Intelligenzplattform, die fand sich damals halt eben noch in der Testphase und deswegen schickte Corti dem menschlichen Mitarbeiter in der Notrufzentrale eben keine Nachricht, was da jetzt wahrscheinlich los ist. Und deswegen wurden eben auch keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Und als der Krankenwagen dann eintraf, war es halt leider zu spät. Das war eine Geschichte, kann man ganz grundsätzlich sagen, wie gut die künstliche Intelligenz ist im Vergleich zu einem Menschen? Also die Mitarbeiter der dänischen Notrufzentrale, die sind ja gut ausgebildet, die können einen Herzinfarkt am Telefon in 73% der Fälle erkennen. Jetzt hat Corti, die haben halt eine Vorstudie gemacht und da sind sie auf eine Trefferquote von 95% gekommen. Das ist aber jetzt nur eine kleine Studie gewesen. Es gibt jetzt noch eine größere Studie, bei der sie 170.000 Notrufgespräche analysieren wollen und die soll nach Angaben des dänischen Startups bald veröffentlicht werden. Wenn die Quote jetzt ähnlich gut ist, ne, dann wäre das wirklich ein Beleg dafür, dass wir Menschen in Zukunft unsere Jobs vielleicht besser machen, wenn uns eine künstliche Intelligenz dabei hilft. Und das heißt eben auch, vor allen Dingen für all die Leute, die irgendwie Angst haben, dass ihnen eine künstliche Intelligenz den Job wegnimmt, vielleicht ersetzt die eben nicht den Menschen, sondern sie unterstützt ihn in Zukunft. Und Corti zum Beispiel kann jetzt nicht nur Diagnose, die kann auch helfen, den Krankenwagen an die korrekte Adresse zu schicken. Und in Zukunft kann sie vielleicht auch noch was, was noch schneller ist als ein Krankenwagen. Sie kann zum Beispiel eine Drohne mit einem Do-it-yourself-Defibrillator vorbeischicken. Eine künstliche Intelligenz, die mithört bei Notrufen und sehr, sehr fähig ist und eine Menge rausbekommen kann. Martina Schulte, unsere Netzreporterin, hatte die Infos. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?